im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir eine Themennacht und das Thema heißt Hoffnung. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben. Zum Beispiel die Hoffnung aufgegeben haben, gesund zu werden. Oder dass vielleicht ein Verbrechen aufgeklärt wird oder dass ein Vermisster zurückkehrt. Wer von euch ist in einer schwierigen, vielleicht sogar aussichtslosen, von anderen Menschen vielleicht Lebenssituation und trotzdem sagt ihr, ich gebe nicht auf, ich finde sicherlich irgendwie ein Licht und werde darauf zugehen. Ich möchte gerne mit hoffnungsvollen Menschen sprechen und aber zu dem Thema gehört natürlich auch die andere Seite, nämlich die Hoffnungslosigkeit. Wer von euch hat vielleicht sehr lange gehofft und muss jetzt sagen, aufgrund medizinischer Entwicklungen oder psychischer Entwicklungen, ich kann nicht mehr, ich habe keine Hoffnung mehr. Ich bin Hoffthema, wenn ich das Thema Hoffnung sprechen möchte. Ihr könnt anrufen, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und eure Themen im Einzelnen. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Jutta und Jutta ist 53. Guten Morgen, Jutta. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Jutta. Zum Thema Hoffnung hast du angerufen. Ja, genau. Weil ich denke, man darf ja nie aufgeben, ne? Ich bin also im September 2014 aus dem Leben gerissen worden. Ja. Ich bin nämlich schlichtweg die Treppe runtergestürzt. Bei dir im Haus? Das, bei mir im Haus. Ja. Und ich habe dann gedacht, naja, es ist Sonntag und mit einem verstaubten Bein, Sonntag ins Krankenhaus, machst du nicht. Mhm. Hab das dann vor mich hingeschoben und montags war es auch nicht mehr so schlimm. Wo tat es denn weh? Eigentlich nur im Knöchel. In welchem Knöchel? Unten im Fuß. Im Fußknöchel, und, ja. Im Fußknöchel. Ja. Hab das dann auch nicht weiter beachtet und Montag ging es dann auch schon besser. Und von Montag auf Dienstag, dann bin ich wach geworden vor Schmerzen, weil das Bein eiskalt war und schneeweiß. Oh. Hab dann zu meinem Sohn gesagt, wir sollten, glaube ich, doch mal ins Krankenhaus fahren. Mhm. Und dann haben sie mich gleich da behalten. Und es hat sich herausgestellt, ich hatte eine Thrombose in der Leiste, die ich nicht bemerkt habe, die nicht wehgetan hat, die nicht heiß war. Die ist mehr oder weniger implodiert und hat meine ganzen Venen zugesetzt, bis runter in die Zehen. Hat dieser Sturz mit dieser Implosion was zu tun? Ja, und zwar ist dadurch, dass diese Thrombose auseinandergeknallt ist, haben die kleinsten Teilchen die ganzen Venen zugesetzt das in heißt, mein Bein. Das heißt, wenn du nicht gefallen wärst, wäre es auch nicht passiert? Dann wäre es nicht passiert, nein. Ja. Aber wer rechnet damit, dass eine... Dann wäre es vielleicht ein anderes Mal passiert, das weiß ich ja, nicht. Ja, genau. Klar, ne? Weil ich habe das aber ja nicht gemerkt. Das weiß man ja nicht. Wer rechnet bei einem Sturz die Treppe runter mit einer Implosion einer... richtig. Einer Leisten... wie hast du gesagt? Eine Thrombose. Thrombose, genau, Thrombose. Fiel mir gar nicht ein. Ja, ja und dann? Ja. Ging es weiter? Und dann ging es also so, dass sie versucht haben, das operativ... alles da rauszubrockeln, was nicht funktioniert hat. Also aus der Leiste? In den Venen. Richtig. In den Venen. Die sind richtig in die Beine rein. Die haben eine Angiografie gemacht, insgesamt 5 Stück. Mhm. Und das hat nicht funktioniert. Und mittlerweile starb dann schon der kleine Zeh ab. Ja, und ich konnte mir dann so nach und nach angucken, wie der Fuß dann schwarz wurde. Mhm. Und dann legte man mir nahe, eine Unterschenkelamputation machen zu lassen. Das werde ich retten. Ja, dann wollte ich mich da aber nicht mit zufrieden nehmen und habe gesagt, ich möchte erst andere Meinungen hören. Mhm. Macht man ja, ne? Wenn es ums Bein geht. Ja, wenn so ein gravierender Eingriff ist, ja. Genau, war dann noch in 2 anderen Krankenhäusern. Dabei ist Zeit vergangen? Dabei ist Zeit vergangen. Es ist natürlich noch viel mehr abgestorben und ich wurde dann schon unter Morphium gesetzt, wegen den Schmerzen und hatte also, letztendlich hatte keine Chance, das Bein musste ab. Dann haben die eine Unterschenkelamputation gemacht. Dann war ich zu Hause, weil es dauert 12 Tage, bis das die Nähte so weit sind, dass man die Fäden ziehen kann. Unterschenkelamputation heißt unter dem Knie? Unter dem Knie, ja. Mhm. Und ich habe mich mit dem Ding gefahren und hatte immer so eine Stolperkante vom Wohnzimmer in den Flur. Mhm. Und letztendlich bin ich genau darüber geflogen, auf den Unterschenkel, den genähten, mhm. und musste dann nochmal notoperiert werden am 30. Dezember 2014 und dann hat man mir bis übers Knie den Rest auch noch weggenommen. Ach, du lieber Himmel. Ja. Das ist ja... Ja. Und du hast vorher gedacht, du bist eine normale, gesunde Frau vor dem Sturz. Ja, natürlich, denkt ja jeder irgendwo. Ich hatte mir meinen Hund angeschafft. Mhm. Welpen. Wir wollten raus spazieren. Aber nun heißt ja unser Thema heute Hoffnung. Gab es in dieser Zeit, in diesen Phasen, Momente, wo du gedacht hast, ich schaffe das alles gar nicht? Ja, sehr oft. Muss ich zugeben, so sehr oft. Ich habe mich zwar tierisch auf die Prothese gefreut, auf die erste überhaupt, aber so leicht, wie das immer gesagt wurde, hat sich das nicht wirklich herausgestellt. Jetzt, um es sich klar vor Augen zu halten, das Knie ist auch amputiert. Ja. Und der Oberschenkel ist aber noch da. Der Oberschenkel ist noch da, ja, über dem Knie. Mhm. Und ich habe also dann eine zweite Prothese bekommen. Da konnte ich dann das Knie knicken. An der Seite ist so ein Hebel mit so einem Hebelverschluss. Den konnte man lösen. Dann konnte man das Knie auch knicken, wenn man sich hinsetzt. Die erste Prothese. Und die hier war dann schon eine Verbesserung. Mhm. Und aber durch den Sturz auf den Unterschenkel hat sich in mir so die Panik festgesetzt, dass es echt schwierig ist für mich, damit zu laufen. Ich laufe also immer noch an Krücken und das mehr recht als schlecht. Mhm. Und bekomme aber jetzt ein computergestütztes Kniegelenk. Mhm. Mhm. Für 4 Wochen, es geht immer erst auf Probe. Aber dieses Kniegelenk wird nicht operiert, sondern es wird angepasst an die Prothese. Richtig, es wird angepasst an die Prothese. Mhm. Ist ein computergestütztes Kniegelenk, das sich aufgrund von in der Echtzeit gemessenen Daten direkt auf die meine aktuelle Gehsituation einstellt. Mhm. Sodass ich quasi, wie du und ich, wenn wir ganz normal laufen, so laufe ich mit den Beinen dann auch ganz normal, ohne nachdenken zu müssen, was ich jetzt mit dem Bein tue. Das ist ein Beispiel wieder dafür, wie man von einer Sekunde auf die andere in ein anderes Leben katapultiert werden kann. So ähnlich hast du es ja vorhin auch gesagt. Ja, ich musste ja auch umziehen. Ich habe vorher auf 79 Quadratmeter in Obergeschoss gewohnt und war dann also quasi gezwungen, da ich ja im Rollstuhl sitze, in eine Erdgeschosswohnung zu ziehen. Mhm. Ja, das ist alles nicht so einfach, ne? Und das dann zu managen auf einmal ohne Bein, wenn man da im Hintergrund nicht wirklich Leute hat, Freunde hat und die einem beistehen und auch teilweise beschützen und mitholen und machen und mitziehen. Hast du einen Partner? Nein, ich lebe alleine. Du lebst alleine. Weil ich habe einen Sohn. Der dir auch unterstützend zur Seite genau. steht. Genau. Mhm. Meine Mama lebt noch. Mhm. Die geht jetzt immer mit dem Hund. In dieser ganzen Zeit des Krankseins, der Rückschläge, wie wichtig war Hoffnung für dich? Ja. Wie wichtig war Hoffnung für dich? Alles. Alles. Ohne Hoffnung wärst du gar nicht weiter vorangekommen. Nein, dann wird man ja irgendwann aufgeben. Du klingst auch jetzt so, als wärst du jemand, die da sehr optimistisch nach vorne guckt oder zumindest sehr pragmatisch das Ganze sieht. Ich lege die ganze Hoffnung in dieses Kniesystem. Mhm. Ich will auch wieder arbeiten gehen. Das geht aber erst, wenn ich ohne die Krücken sicher laufen kann. Besteht die Hoffnung, dass du wirklich mit diesem neuen Kniesystem fast normal gehen wirst können? Ja. Das wäre natürlich großartig. Ja. Wie ist das jetzt mit den Schmerzen da, wo die Amputation vorgenommen worden ist? Phantomschmerzen. Die Phantomschmerzen, die drücken mich teilweise momentan noch an die Wand. Was machst du dagegen? Gar nichts. Ich nehme keine Tabletten, nichts, weil in der Regel ist es so, das Einzige, was wirklich richtig hilft, ist dieses Oxycodon. Das ist ein Mittel, was auf einer Betäubungsbasis ist, was auf einer Opiatbasis ist. Und das will ich nicht. Also ich habe da während der ganzen Zeit, wo ich im Krankenhaus gelegen habe, so viel Morphium bekommen, dass ich teilweise an manchen Tagen überhaupt gar keine Gedanken mehr dran habe. Vielleicht haben die Ärzte, die das erklärt, so, wie sind die Erfahrungswerte? Wie lange dauern Phantomschmerzen nach einer Amputation an? Wenn man Pech hat, ein ganzes Leben lang. Ah. Also, dass das mal irgendwann besser geht. Hoffen wir. Hoffen wir. Ja. Ja. Aber das Problem ist, man hat mir aber auch klar gesagt, es ist so, wenn man mir vorher so viel Morphin gegeben hätte, dass ich ohne Schmerzen in die Operation gegangen wäre, dann wäre ich ja auch ohne Schmerzen aus der Operation rausgekommen. Dann hätte es sein können, dass ich die Phantomschmerzen gar nicht gehabt hätte. Ja gut, das... Weil das Gehirn, das kommt ja alles vom Gehirn, Phantomschmerzen vom Gehirn. Und warum hat man dir nicht so viel Morphin vorher gegeben? Weil das alles viel zu kurzfristig war, weil ich ja vorher in den zwei anderen Krankenhäusern noch gewesen bin und während dieses Stadiums konnte man ja schon gucken, wie das Bein abstarb. Ne? Okay, aber wenn das medizinischer Konsens ist, dann sollte man das doch eigentlich vor einer Amputation immer so handhaben, um die Phantomschmerzen so gering wie möglich zu halten. Das ist richtig. Man kann da psychologisch was machen, aber letztendlich ist es so, man kriegt auch die Phantomschmerzen, wenn man nicht dran liegt. Ja, ja. Liebe Hörer, wir sind auf einmal da. Vielen Dank für deinen Anruf. Und du bist, bist eine starke Frau, das merke ich. Und jetzt hast du schon einen schweren Weg hinter dir und ich wünsche dir von Herzen, dass es jetzt auch weiter gut geht und dass diese Prothese hervorragend funktioniert. Das hoffe ich auch. Alles Gute und toi toi toi. Ja, dir auch, Domian. Dankeschön. Vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Tschüss, Jutta. Ciao. Hier ist die Monika. Monika ist 50. Hallo? Guten Morgen, Monika. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, liebe Monika, ich freue mich zunächst, dass du da bist. Und wir unterhalten uns über das Thema Hoffnung. Dazu hast du angerufen. Warum? Ja, naja, Hoffnungslosigkeit hat schon alles beides bei mir damit zu tun. Was ist los? Mein Mann ist diesen Montag vor einem Monat, also Anfang Mai, an Krebs gestorben. Und er hat 3 Jahre lang Krebs gehabt. Und das war eine Zeit von, ja, immer wieder Hoffnung, dass es noch ein bisschen länger dauert. Und ab und zu eben auch Hoffnungslosigkeit. Ich verstehe, ein Wechselspiel. Ja. Zwischen immer wieder hoffen, dass es doch nochmal vielleicht fast gut wird und dann stürzt man wieder ein und kriegt einen Rückschlag und so geht es hin und her bei so schweren Erkrankungen. Ja, ganz genau. Wie alt ist dein Mann geworden, Monika? 53. Und wir haben 2 Kinder von 18 und 20. Und gerade für die hätte man natürlich gehofft, dass es noch ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre länger gedauert hätte. Wann genau ist der Krebs gefunden worden? Vor gut 3 Jahren jetzt. Er hat angefangen zu husten, hat Lungenkrebs gehabt, hat aber selber nicht geraucht. All die Jahre, die wir zusammen waren, also 30 Jahre, hat er keine einzige Zigarette geraucht. Hat er in einem Beruf gearbeitet, nein, wo er gefährdet nein, gewesen? Nein. Also man weiß nicht, woran es war. Also Computer, da kann man nichts irgendwie daraus herleiten oder so. Wie habt ihr in der Familie und auch er, wie habt ihr alle die schlimme Diagnose damals aufgenommen? Ja, ich selber habe die ersten Monate fast nur geheult, muss ich sagen. Weil man auch gar nicht wusste, wie lange es noch geht und ja, ich das dann auch mit den Kindern verkraften soll. Und ja, das muss ich schon sagen, da war ich am Anfang sehr, sehr kaputt. Und wie war es bei ihm? Ja, er war doch immer am Anfang ziemlich hoffnungsvoll und hat immer gemeint, ja, es geht schon eine Weile und ich werde kämpfen, solange wie es irgendwie geht und werde für euch noch da sein. Gab es denn jetzt so im Nachhinein betrachtet wirklich realistische Chancen, dass er den Krebs sogar hätte besiegen können? Nein, das war eigentlich nach den ersten Chemos dann ziemlich deutlich, weil sie haben gesagt, der eine Teil ist sehr nah an der Aorta und deswegen haben sie nicht operiert. Also hat man Chemotherapien gemacht. Wie viel hat er über sich ergehen lassen müssen? Also von den ganz großen, schweren hat er 2 innerhalb dieser 3 Jahre jetzt gehabt. Und er hat aber auch Chemotabletten bekommen, weil er eben so eine spezielle Variante hat von dem Krebs und die haben eigentlich ganz gut geholfen. Die haben uns doch 2 Jahre lang durchgeholfen. Und da hat er nicht so viele Nebenwirkungen gehabt wie von den normalen echten Chemos, sag mal. Jetzt sagst du, er ist Anfang Mai verstorben. Wie waren denn die letzten Monate? Also Anfang Januar und Anfang Februar hatten wir noch, ich wohne in Holland, hatten wir noch einen Termin in Amsterdam beim speziellen Krebskrankenhaus und eigentlich hatten wir gehofft, dass er da noch die Nachfolgetabletten bekommen würde. Mhm. Das ist uns auch immer gesagt worden, die bekommt ihr dann, wenn es nötig ist. Und irgendwie hat der Arzt das leider falsch eingeschätzt und hat gemeint, ja, die Probleme, die er jetzt hat, die hat nur mit Komplikationen von der Bestrahlung und so zu tun. Und immer wieder habe ich gesagt, er braucht aber diese Tabletten doch jetzt. Und der meinte, je, jetzt noch nicht. Mhm. Naja, und dann Ende März hat er dann wirklich ganz, ganz große Probleme bekommen und ganz am Schluss hat er nicht mehr schlucken können. Mhm. Da war dann die eine Seite von dem, wo man halt schluckt, die eine Muskeln, die waren dann praktisch gelähmt durch den Tumor. Und das war natürlich dann ganz schlimm. Das waren dann die letzten Wochen. Also und da konnte man dann die Tabletten nicht mehr einsetzen? Nein, er hat es dann zwar noch bekommen und es hat geheißen, mit einer Sonde könnte es noch irgendwie bekommen, aber das hat dann eben leider nicht mehr funktioniert. Und hat einfach von den Tabletten, eigentlich hat er die gar nicht mehr wirklich reinbekommen. War er ganz, ganz zum Schluss im Krankenhaus? Ja, ja. Er ist im Krankenhaus auch gestorben. Warst du bei ihm, als er gestorben ist? Ja, ich war dabei, ja. Hat er sich sehr quälen müssen? Es war schon schlimm, ja. Es war nicht fein, ja. Er hat zwar selber dann noch ein paar Sachen für die Trauerfeier mit regeln können und so, aber sagen wir mal den letzten Morgen dann, da hat man dann schon gemerkt, er hat wirklich ganz viel Schmerzen und sagt, er ist ganz anders als am Abend davor. Und er hat aber auch, die Frau vorher hat über Morphintabletten und so gehabt, also da hat er auch viel gehabt, hat auch Morphinpflaster bekommen, die hat er dann eigentlich jetzt besser vertragen. So ist ja die große Angst, gerade bei Lungenkrebspatienten, dass sie ersticken. Wie ist das bei deinem Mann gewesen? Ja, er sagt also, an dem Morgen, wo er dann also gegen 12 dann gestorben ist, da hat er, wie gesagt, sehr viel Schmerzen gehabt. Und da ging es noch darum, dass er eben noch mehr Morphinpumpe oder sowas bekommen sollte, weil ich, wie ich gekommen bin, gleich gesehen habe, es ist, also, da ist nur drüber geredet worden und da ist der Arzt dann eben gekommen und eigentlich ist er in der Zeit dann auch schon gestorben. Da hat der Arzt dann gleich gesagt, ja, er atmet ja nur noch ganz wenig. Ist er in einem deutschen Krankenhaus oder in Holland gestorben? In Holland. In Holland. Wie gesagt, wir wohnen in Holland. Mein Mann war Holländer. Und seit 1989. Jetzt ist er erst ein paar Wochen tot. Ja. Das ist natürlich mit die schlimmste Zeit, wenn man jemanden verliert. Die erste Zeit. Ja. Es kommen natürlich noch weitere schlimme Zeiten, aber die erste Zeit ist ja wie eine Schockzeit. Ja. Gibt es heute im spirituellen Sinne, hast du eine Hoffnung für ihn, für dich? Ja, es war irgendwie interessant, jetzt gerade am Montag, wo es genau einen Monat eben her war. Ich habe das Telefon von ihm noch bei mir liegen, einfach weil ich gedacht habe, naja, falls irgendjemand sich noch meldet, der es vielleicht noch nicht mitgekriegt hat oder so, hat sich aber die ganze Zeit niemand gemeldet und an dem Vormittag ist das Telefon zweimal hat es geläutet, war nicht recht schnell genug dran und da stand dann auch nur privat, also man konnte auch nicht irgendwie zurückrufen oder so. Das dachte ich schon irgendwie, das war sehr, sehr... Also, du hast es irgendwie als Zeichen... Denkt man, vielleicht war es irgendwie ein kleines Zeichen, wer weiß es nicht genau, natürlich. War er religiös, gläubig? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so wie du. Früher, sagen wir mit 14, bin ich sehr gläubig gewesen und war das eigentlich auch sehr lange, bis ich irgendwann mal, bis auch solche Sachen aufgetreten sind, dass von Leute gestorben sind, die noch junge Kinder hatten. Und da habe ich eigentlich danach den Glauben eigentlich ziemlich verloren. So wie ich aus deinen Worten auch immer begreife, dass du eigentlich auch nicht mehr wirklich gläubig bist. Und jetzt auch selber die erste Zeit, wo er krank war, habe ich dann doch immer noch gehofft und gebetet und nachdem es aber immer schlimmer wurde und eigentlich nichts geholfen hat, dass das eigentlich doch mehr oder minder weg. Leider, aber es ist nicht anders. Als es so in die finale Phase der Erkrankung kam, war ihm das dann auch ganz klar, dass es jetzt dem Ende zugeht? Ja, das hat er dann schon. Und ja, er hat dann... Hat er Angst gehabt? Nee, Angst glaube ich jetzt nicht. Wie gesagt, er hat das schon mal ab und zu formuliert mit dem nicht ersticken wollen, das mhm. schon. Mhm. Aber naja gut, die Behandlung war an für sich... aber er hat schon viel Schmerzen gehabt und eben auch gerade die Woche, wo wir noch versucht haben, dass er... wenn wir dann endlich diese Medizin bekommen hatten und das dann eben doch nicht mehr schlucken konnte, das war schon sehr schwierig, muss ich sagen. Und glaubst du, wir haben ja das Thema Hoffnung heute, dass diese starke Hoffnung bei euch, dass er es vielleicht dann doch schafft, zumindest dazu beigetragen hat, dass er noch ein paar Jahre bekommen hat? Ja, das auf jeden Fall. Das glaube ich das, auch, ne? Wenn man das gleich aufgegeben ja. hätte. Und ja, dann wäre es, das war wirklich die letzte Woche, wo er dann also praktisch... Da hat man dann schon gemerkt, da hat er dann mehr oder minder selber aufgegeben gehabt und das war dann also ganz schnell dann vorbei. Und das hat er eben davor die ganze Zeit nicht gehabt. Davor hat er wirklich immer die ganze Zeit gesagt, ich für euch will ich noch da sein. Und wie gesagt, auch wenn der Jüngste wird halt in ein paar Wochen 18, naja, hat man natürlich auch immer wieder gehofft, dass er vielleicht doch das noch miterleben kann. Und für mich selber jetzt auch, da habe ich vor ein paar Wochen dann einen Brief von so einer Pensionsversicherung bekommen. Ja, es gibt praktisch keine Witwenpension und so. Das war dann auch, also fast ein sehr hoffnungslos das Wochenende. Und ja, verstehe. Gut, wahrscheinlich ist es jetzt doch anders, aber wenn solche Sachen dann noch bekommt, das ist dann auch schwierig. Das tut mir sehr leid, was jetzt in eurer Familie geschehen ist. Das tut mir leid natürlich für deinen Mann, dass er so früh hat gehen müssen. Mhm. Es tut mir auch sehr leid für dich und deine Kinder. Das ist, wie gesagt, eine sehr schwere Zeit jetzt. Die muss man durchstehen. Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du angerufen hast. Mhm. Und biete dir sehr gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen, mit dem Jürgen an. Mhm. Ja, das okay. Sehr gerne. Dann bitte leg du auf und der Jürgen meldet sich gleich bei dir. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft für die nächste Zeit. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und hier sind Sam und Chantal, beide 19 Jahre alt. Hallo? Hallo, Domian. Mit wem spreche ich zuerst? Mit Sam. Mit Sam. Und Chantal kann gleichzeitig mit uns reden oder musst du den Hörer rüberhalten? Nee, kann gleichzeitig mit dir okay. reden. Okay, hallo Chantal. Hallo. Beide 19 Jahre alt, beides Mädels, ne? Sam ist auch ein Mädel, oder? Nein, Sam ist ein Junge. Ah, okay, entschuldige bitte. Das habe ich jetzt mit den Stimmen nicht so auseinandergehalten. Ihr ruft zum ich Thema... Ich bin transsexuell. Ah, siehst du, okay, dann bin ich ja schon entschuldigt, dass ich das nicht kapiert habe. Ihr beide habt zum Thema Hoffnung angerufen. Ja, genau. Und zwar, ich bin jetzt halt 19 halt und... war schon zweimal in meinem Leben schon in der Psychiatrie wegen schwerer Depression. Ich spreche jetzt mit Sam. Ja, genau. Okay. Mhm. Und ja, das hat alles damit halt angefangen, dass meine Mutter nach England abgehauen ist. Mhm. Hat mich hier ganz allein in Deutschland gelassen. Wie alt warst du da? Mein Vater. Das ist jetzt 2 Jahre her. Ja. Hat mich bei meinem Vater abgeliefert. Aber der ist ein schwerer Alkoholiker und er wusste halt, dass ich Depressionen habe, aber der hat das nicht richtig verstanden und hatte dann gesagt, ja, wenn du von der Brücke springst, dann geht's mir besser. Hat der Vater zu dir gesagt? Ja. Mhm. Und das wurde dann halt immer schlimmer und ich kam dann überhaupt nicht mehr mit ihm zurecht. Und ja, dann... Jetzt muss ich nochmal fragen, damit wir es richtig verstehen... Sam, du bist die Person, die transsexuell ist. Genau. Ja, okay. Wusste der Vater das damals, als du zu ihm gekommen bist, dass du diesen inneren Kampf kämpfst? Ja, also ich glaube schon, dass mein Vater das wusste, aber ich kann meinen Vater nicht so richtig einschätzen, weil er hat 2 Seiten. Einmal die Seite, wenn er nüchtern ist und einmal, wenn er betrunken ist. Dann ist der komplett anders und ich weiß nicht, ob er es richtig verstanden hat, was mit mir los ist, dass ich transsexuell bin. Ja. Lieber Sam, jetzt gibt's gerade Verwirrung. Meine Regie sagt mir gerade, dass Sam und Chantal dieselbe Person sind. Ja. Ach, das ist gar nicht eine andere Person noch. Nein, ich bin transsexuell. Ach, entschuldige bitte, weil hier stehen bei mir zwei Namen und da dachte ich, dass zwei Personen da sind. Entschuldige, okay. Jetzt ist alles klar. Dann frage ich also nicht weiter blöd nach. Okay. So, wie ging es dann weiter? Ja, das ging dann weiter, dass ich ja jetzt ganz alleine hier in Deutschland bin, weil ich halt hier keine Familie mehr habe. Und dass ich mich jetzt alleine mit dem transsexuellen Dasein auseinandersetzen muss. Hast du denn im Moment noch Kontakt zu dem Vater? Nein, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Und wo und wie lebst du jetzt? Ich wohne im betreuten Wohnen. Mhm. Aber die sind auch nicht da so eine gute Hilfe für mich. Weil? Ja, weil die eigentlich auch nie so richtig da sind. Also es ist mehr ambulant betreutes Wohnen. Mhm. Aber mit denen kann ich darüber halt auch nicht so richtig sprechen. Mhm. Weil meine Betreuerin sagt immer, ja, ich würde mir das nur einreden, dass ich transsexuell bin. Ach, das sagt die? Ja. Das ist ein Ding. Die nimmt dich also gar nicht ernst in deinem persönlichen Anliegen? Nein, die nimmt mich überhaupt nicht ernst, wenn es darum geht. Hast du dich denn mit irgendjemandem schon mal damit auseinandergesetzt, der dich ernst nimmt? Ja, nur mit meinem Psychologen halt. Ja. Aber ansonsten mit niemandem. Na, aber immerhin. Ja. Und diese Psychologen, die sind da angegliedert an das betreute Wohnen? Nee, das sind so normale. Ach so, da gehst du normal hin? Und da wird auch das Thema Transsexualität, Transidentität besprochen. Genau. Okay. Was ist jetzt mit deiner Mutter? Gibt es zur Mutter noch Kontakt? Ja, ein bisschen. Mhm. Aber auch sie versteht das nicht so ganz, dass ich anders bin wie andere in meinem Alter. Mhm. Weil die sagt, sie hat ein Mädchen geboren und das wird auch immer so sein. Mhm. Und da gibt es auch keine Widerrede bei ihr. Das Mädchen, du bist als Mädchen geboren. Ja. Und heißt du wirklich Chantal? Ja. Und du möchtest aber gerne Sam irgendwann sein. Ja, also inoffiziell bin ich jetzt schon Sam. Bist du schon also Sam? Also alle meine Nachbarn und so nenne ich halt Sam. Mhm. Aber du hast noch keine Hormonbehandlung gemacht und solche Sachen noch nichts unternommen. Nein, das kommt noch alles auf mich zu. Glaubst du denn, dass auch diese tiefe die Depression und ja die dunklen Zeiten, durch die du bisher gegangen bist, ist das alles zurückzuführen auf diesen Kampf der sexuellen Identität? Zum Teil glaube ich das schon, weil es wirklich ein innerer Kampf wirklich ist, weil man nicht weiß, wer bin ich, was bin ich, was möchte ich sein, und dann von der Familie dann in diesen Sarg hineingefressen werden, dass man Chantal ist, dass man ein Mädchen ist und nichts anderes sein muss und sein darf, das ist wirklich Sam, das kann ich mir sehr gut vorstellen, das glaube ich auch. Wenn du früh schon Unterstützung bekommen hättest und deine Eltern, das wären gute Verhältnisse gewesen, deine Eltern hätten das ernst genommen, wäre dir wahrscheinlich viele Depressiven, das glaube ich auch. Du heißt ja unsere Sendung heute Hoffen. Kannst du gut hoffen oder bist du eigentlich schon immer wieder so an dem Punkt, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich habe eigentlich gar keine Hoffnung mehr, dass es gut wird? Beides. Also bis vor kurzem hatte ich noch wirklich die Hoffnung, dass das sich alles im Positiven endet. Mhm. Aber momentan bin ich so in der Phase drin, wo ich sage, das hat eigentlich alles keinen Sinn mehr und ich würde an nichts noch aufgeben, aber das tue ich nicht. Du würdest am liebsten was? Aufgeben. Aufgeben. Das Leben aufgeben. Mhm. Aber das tue ich nicht, weil ich weiß nicht. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass immer noch jemand da ist, der mich irgendwann mal auffängt. Also Sam, in dieser Hoffnung möchte ich dich wirklich sehr gerne und mit großer Überzeugung unterstützen. Ich habe in dieser Sendung in den vielen Jahren nun wirklich mit sehr vielen transsexuellen Menschen gesprochen, die eine transsexuelle Identität haben. Und viele haben mir erzählt, dass sie es am Anfang sehr schwer gehabt haben und dass sie Kämpfe durchstanden haben, auch mit vielen Niederlagen. Und dass sie auch immer wieder an Punkten waren, so wie du es gerade beschrieben hast, wo sie dachten, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht. Und die haben aber weitergemacht. Und die haben es, ich kann mich an gar keinen Fall erinnern, wo es schlecht geendet hat. Die haben ihren Weg, sind ihren Weg gegangen und waren dann irgendwann da, wo sie hinwollen, was ihre Identität betrifft. Und das war verbunden mit einem großen Glücksgefühl und mit einem großen Erfolgserlebnis. Und ich bin sicher, wenn du jetzt standhaft bist und tapfer dabei bleibst und dir jetzt auch die richtigen Leute suchst, die dich beraten, schaffst du das auch. Und dann bist du irgendwann Sam und dann ist dieses ganze alte Leben abgestreift. Ja, also so ein bisschen hat das schon angefangen, als ich über Januar bis März in der Klinik war diesen Jahres. Mhm. Weil da habe ich das dann durchgesetzt bekommen, dass man mich nur noch mit Herr anredet. Mhm. Und das war dann wirklich schon so eine Art Glücksgefühl, wie du es gerade beschrieben hast, weil es war einfach was anderes und ich fühlte mich auch angesprochen. Das ist wirklich so, wenn man da mit Frau angesprochen wird, da denkt man so, ja, eigentlich bin ich es, aber eigentlich bin ich es auch nicht und keine Ahnung. Na, eigentlich bist du es nicht. Du bist keine Frau. Ne? So muss man es doch sehen. Ja. Du bist vom Körper vielleicht noch Frau, aber entscheidend ist ja, wie du dich fühlst. Darauf kommt es ja an. Nochmal eine Frage zu deiner psychologischen Betreuung. Wird in dieser psychologischen Betreuung ausführlich über das Thema Transidentität gesprochen? Ja, eigentlich schon so einigermaßen. Und hast du das Gefühl, dass diese Person, dieser Psychologe, dich ernst nimmt? Wirklich ernst nimmt? Du hast gerade gesagt, ja, aber ich frage, nimmt er dich wirklich ernst? Dessen bin ich mir auch nicht ganz so sicher, weil ich kann sie halt sehr schlecht einschätzen. Mhm. Weil wenn sie halt darüber redet, dann redet sie halt auch sehr neutral. Mhm. Aber nicht so, wie ich es mir eigentlich wünschen würde, sage ich mal so. Also die hat mir zwar das Okay gegeben, dass ich transsexuell bin, dass ich auch den Weg weitergehen kann, aber ich kann mit ihr nicht so richtig darüber reden. Verstehe. Über meine Gefühle, über meine Wünsche. Wir werden uns jetzt mal schlau machen, Sam. Ob wir noch einen guten, sehr guten Ansprechpartner haben für genau deine Problematik. Mhm. Ich glaube, das wäre ganz gut. Und hast du Kontakt auch mit anderen transsexuellen Menschen? Ja, mit einer Frau, also mit einem Transmann. Mhm. Aber das ist auch nicht so das beste Verhältnis. Mhm. Es gibt ja auch so Selbsthilfevereinigungen in Deutschland, weißt du das? Ja. Vielleicht wäre das auch das nicht schlecht, wenn du da mal Kontakt aufnehmen könntest. Kriegt man immer gute Tipps von den anderen, von Psychologen, von irgendwann später Chirurgen und so weiter. Ist einfach ein guter Multiplikationspunkt. Ja, also ich habe schon sehr oft daran gedacht, aber mir fehlt dann immer so dieses kleine bisschen. Weißt du was, wir geben dir jetzt mal alle Infos an die Hand und dann kannst du ja, wenn du in guter Stimmung bist, kannst du dich da melden und selbst aktiv werden, okay? Gut, okay. Dann machen wir das hier so. Der Jürgen, mein Psychologe, ruft dich gleich an. Ich freue mich, dass du bei mir angerufen hast und wünsche dir wirklich alles Gute und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du es schaffen wirst und dass da gute Zeiten vor dir liegen. Mhm. Lieber Sam, alles Gute. Du legst bitte auf und der Jürgen ruft dich zurück. Ja, okay. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.33 Uhr haben wir. Unser Thema heißt Hoffnung und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die vielleicht im Hin- und Hergerissen sind zwischen großer Hoffnung und auch wieder Verzweiflung. Das ist ja oftmals bei Menschen, die schwere Erkrankungen haben. Gerne mit Leuten, die ein schweres Schicksal haben und trotzdem hoffen und nach vorne schauen. Vielleicht auch die Hoffnung haben, eine vermisste Person wiederzufinden, die vielleicht schon seit Jahren vermisst oder verschwunden ist. Ja, und auch möchte ich gerne sprechen mit Leuten, die die Hoffnung verloren haben, weil die Entwicklungen vielleicht so sind, vielleicht im Krankheitsfall, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Und wie lebt ihr damit? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Biggie. Biggie ist 59. Guten Morgen, Biggie. Guten Morgen, Domian. Liebe Biggie, hallo. Hallo. Bist du eine hoffnungsvolle Person? Wieder, ja. Wieder? Wieder, ja. Erzähl mal, was ist passiert? Also ich habe Brustkrebs, wurde letztes Jahr im November festgestellt und bin jetzt akut in der Chemobehandlung drin. Mhm. Und ich vertrage die Chemo absolut nicht. Also ich habe mir sämtliche Nebenwirkungen eingefangen, die man sich überhaupt bei einer Chemo einfangen kann. Ist es ein sehr aggressiver Brustkrebs? Ja, es ist ein sehr aggressiver Brustkrebs. Wurde operiert schon? Nein. Ich mache gerade die neoadjuvante Therapie durch. Das heißt, du hast 16 Chemobehandlungen und danach wird operiert. Ah ja, davon habe ich auch schon gehört, ja. Ja, genau. Und die ersten 4 ist ein anderes Mittel und jetzt bin ich schon beim zweiten Mittel. So, du kannst beim zweiten Mittel immer die Hoffnung hat, dass die Beschwerden geringer werden oder gar nicht auftreten. Welche Beschwerden, welche Nebenwirkungen sind das? Also ich zähle auf, Haarausfall kannst du dir vorstellen. Mhm. Ich habe Gelenkschmerzen, ich habe Brechreiz, ich habe Magenschmerzen. Dann habe ich eine Mundschleimhautentzündung. Mhm. Die ist etwas abgeklungen, aber mit dem neuen Medikament wieder da. Mhm. Dann habe ich jetzt auch das Hand-Fuß-Syndrom und das bereitet einem unwahrscheinliche Schmerzen und du kannst auch nicht mehr laufen. Was genau ist das? Du musst dir Folgendes vorstellen. Die Füße schmerzen und stechen und du kannst nicht mal Socken vertragen, geschweige denn irgendein Laken auf den Füßen. So, aber man sieht an der Haut nichts. Doch, man sieht an der Haut schon was. Es gerötet, sie schält sich. Mhm. Das heißt, eine qualvolle Tortur ist das. Du sagst es. Dann ist das Problem ja noch, die Schmerzmittel wirken ja immer nur 4 Stunden. Das heißt, man nimmt zwar abends das Schmerzmittel ein, in der Nacht wacht man aber auf, weil die Bettdecke auf den Füßen liegt und Schmerzen verursacht. Die wirken immer nur 4 Stunden? Ja, außer ich nehme Morphium, das wollte ich aber nicht. Das, also das haben sie mir auch nicht angeboten. Das heißt, du bist ziemlich durch die Hölle jetzt gegangen die letzte Zeit. So ist es. Und dann war, wie gesagt, die Mundschleimhautentzündung war etwas abgeklungen und dann ist die letzte Woche massiv gekommen, sodass ich auch noch Halsschmerzen bekommen habe und gar nichts essen konnte. Und das hat dazu geführt, dass ich dann letzte Woche eine schwere Depression bekommen habe. Und das kam dann auch noch dazu? Ja, ich war vorher relativ stabil, wie man dem Zustand sein kann. Mhm. Jetzt wirkst du gerade sehr zupackend. Ja, wieder. Wie kommt das? Ja, es kommt daher, also diese schwere Depression, die hatte ich. Ich hatte das heulende Elend und habe gesagt, ich höre auf mit der Chemo. Schluss aus, ich halte es nicht mehr aus. Wenn du die Chemo ablehnen würdest, generell ablehnen würdest, was würde das bedeuten? Dein Tod? Das konnte mir keiner beantworten. Das wollte ich dir nämlich gerade erzählen. Mhm, bitte. Ich bin dann nochmal zur Chemobehandlung hin. Man hat immer ein Vorgespräch, bevor die Chemobehandlung durchgeführt wird. Und dann wollte ich wissen, wie viele Behandlungen ich mindestens haben muss, um das, sagen wir mal, ich gesund werde. Mhm. Und das konnte sie mir nicht beantworten, die Frage. Mhm. Was sie mir gesagt hat, waren 12 Behandlungen müsste ich haben mit dem neuen Medikament. Mhm. Aber sie hat zu mir gesagt, ich könnte jederzeit aufhören, die Entscheidung liegt bei mir. Ja, aber was sind die Konsequenzen? Das ist doch die Frage. Die Konsequenzen sind, dass sie mir das nicht sagen kann. Sie weiß es nicht. Wenn du diesen Weg nicht gehen kannst und es nicht vertragen kannst, wäre dann nicht doch eine Option, sich zuerst operieren zu lassen? So weit sind wir ja dann gar nicht gekommen, weil ich habe nämlich aus psychologischen Gründen, das mag vielleicht, ich tue mich da vielleicht selber behumsen, aber ich habe mir gesagt, okay, wenn du es jederzeit abbrechen kannst und es in deiner Entscheidung liegt, dann machst du jetzt Folgendes. Du hangelst dich von Chemo zu Chemo durch und entscheidest immer wieder neu. Ach so, das ist der Trick, mit dem du... Das ist mein Trick. Ich verstehe. Das heißt, du bist im Moment in der Chemo wieder drin, immer noch drin. Ja, ich habe ja auch die letzte Chemobehandlung nicht abgelehnt. Mhm. Wie geht es dir denn aktuell heute? Es geht mir jetzt psychisch wieder besser. Ich bin auch in psychologischer Behandlung beim Psychotherapeuten, der hat mich wieder aufgebaut. Ja. Okay, psychisch, aber wie geht es dir körperlich? Körperlich geht es mir immer noch schlecht, ehrlich gesagt. Mhm. Denn wie gesagt, zu der Mundschleimhautentzündung kommt die Pilzinfektion noch hinzu. Mhm. Ich habe da, du musst das ist sehr schlimm. Das ist sehr schlimm. Medikamente, aber es ist noch nicht abgeklungen. Ich kann immer noch nichts essen. Aber das ist ja interessant. Das ist ja wirklich ein psychologischer Trick, ein Trick der Hoffnung. Nämlich, du hast die Hoffnung im übertriebenen Sinne jetzt formuliert. Du kannst zu jeder Zeit abbrechen. Ja. Aber ich mache einfach mal so lange weiter, aber ich habe ja die Möglichkeit abzubrechen und das gibt dir die Kraft weiterzumachen. Genau. Ich habe die Option, wenn es gar nicht mehr geht, abzubrechen und ich entscheide von Behandlung zu Behandlung. Mhm. Es ist ein Trick, da hast du recht. Aber ja, aber das meine ich nicht negativ. Das ist ein sehr, sehr schlauer Trick, ist das. Also, so habe ich mir das halt vorgestellt. Mhm. Wenn es um gar nicht mehr geht, dann sage ich nein. Finde ich wirklich sehr überzeugend. Nur, vielleicht solltest du es wirklich eine Weile jetzt so versuchen. Und wenn es dann wirklich nicht geht, dann mit deinen Ärzten besprechen, ob man nicht doch operativ zunächst was machen kann. Das kann man sicherlich. Es dreht sich ja darum, der Krebs soll ja schrumpfen. Mhm. Ja, genau, das ist ja der Sinn dessen, ne? Ja, und das ist er ja schon auch, ne? Mhm. War nicht so übermäßig viel, wie ich denke, aber die Ärzte sind jedenfalls zufrieden. Wenn du das tapfer durchstehen solltest alles, ja, haben wir denn dann die Hoffnung, dass dieser aggressive Krebs verschwunden ist, gänzlich verschwunden? Ja. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, ne? Ja, du musst dir Folgendes vorstellen. Die OP werde ich auf alle Fälle durchführen müssen, egal ob der Tumor noch sichtbar ist oder nicht, weil sie müssen feststellen, ob noch Tumorgewebe da ist. Mhm. Aber je weniger da ist, umso weniger müssen sie ja auch rausoperieren. Mhm. Ne? Also es lohnt sich schon durchzustehen. Ne? Wie bist du denn, ich gehe nochmal zurück, in den November 15 hast du gesagt, ne? Die Diagnose gesagt worden. Du bist 59 Jahre alt. Wie bist du mit dieser Schockdiagnose voriges Jahr umgegangen? Wie? Am Anfang wie im Traum, wie in Trance. Ich habe gar nicht gemerkt, was da eigentlich auf mich zukommt. Und dann war es ja am Anfang so, du wirst so durch die Mühle gedreht, weil die Ärzte feststellen müssen, ob schon Metastasen gebildet worden sind. Du kommst überhaupt nicht zum Nachdenken. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass noch keine Metastasen da sind. Gott sei Dank, nein, ja. Wie ist es überhaupt entdeckt worden? Ich habe es entdeckt. Ich habe die Brust abgetastet. Und hast irgendwas gefühlt, was da nicht hingehört? Genau so ist es. Und dann bin ich gleich zum Arzt und dann ging die Menagerie los. Gehen da auch gleich durch den Kopf Gedanken, ich werde vielleicht sterben? Ja, natürlich. Die Angst sitzt einem im Genick und die Angst wird auch leider Gottes geschürt, egal von wem. Ob von den Ärzten oder vom Umkreis oder sonst irgendetwas. Mhm. Wie meinst du vom Umkreis? Weil die Leute vom entsprechend... Freundeskreis, du musst durchhalten und hab dich nicht so. Und auch die Ärzte, da müssen sie jetzt durch. Und wenn aber ein Mensch so Schmerzen hat wie ich, dann ist es wenig hilfreich. Mhm. Ja. In der Tat haben Freunde zu dir gesagt, hab dich nicht so? Ja. Bist du in einer Beziehung? Nein, leider nicht. Ja. Hast du denn ein stabiles Umfeld von ganz nahen Menschen? Hast du? Habe ich. Aber ich hoffe, die ganz nahen Menschen haben nicht zu dir gesagt, hab dich nicht so. Nein. Denn das darf man ja nicht sagen. Nee. Gott sei Dank nicht. Mensch, Biggie, dann kannst du davon ausgehen, dass jetzt Hunderttausende von Daumen für dich drücken. Vielen Dank. Dass du das schaffst. Und, ja, das hoffe ich auch. Also wie gesagt, ich habe jetzt wieder die Hoffnung, weil die Depression, die Schwere ist nicht mehr da. Mhm. Und Du bist da in guter psychologischer Betreuung? In sehr guter, das muss ich sagen, ja, in sehr guter. Ja. Das ist hilfreich. Sehr sogar, ja. Und ich würde auch jedem raten, sich psychologische Hilfe zu suchen in der Situation. Ja, glaube ich auch. Selbst die Familie oder der Freundeskreis kann ich alles auffangen. Ich glaube auch, dass man da alleine in den meisten Fällen zumindest überfordert ist. Das denke ich auch, So, wir schauen ganz hoffnungsvoll nach vorne. Vielen Dank und dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit dem Paul. Paul ist 19. Guten Morgen, Paul. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Paul. Ich freue mich, mit dir sprechen zu können. Ich freue mich auch. Grüße alle Leute da draußen. Sehr nett. Du hast zum Thema Hoffnung angerufen. Warum? Genau, und zwar hatte ich noch die Hoffnung zu überleben. Also die Vorgeschichte ist die, ich bin vor circa 5 Jahren mit meinem Vater, dessen Frau und von der Frau, dem Kind, nach Sri Lanka, nach Ambalanggoda geflogen. Mhm. Zunächst sind wir da in Colombo gelandet. Der Flug war sehr lange und auch ziemlich nervenaufreibend wegen Turbulenzen und 12 Stunden. Mhm. Das war schon etwas stressig. Dann sind wir da angekommen und dann sind wir da auch mit so einem Bus immer über so Militär-Checkpoints gefahren und wir waren da ganz aufgeregt, aber meine Eltern, die waren da eher so ein bisschen erschöpft und auch schon gestresst von uns, weil wir waren damals 14, 15 so. Mein Stiefbruder ist ein Jahr älter als ich. Mhm. Und dann sind wir da angekommen im Ferienhaus und wir waren aktiv und haben erstmal alles begutachtet und haben uns auch echt gefreut. Und meine Eltern, die hatten da einen Ayurveda-Urlaub gebucht gehabt. Mhm. Und die waren dann auch dementsprechend nebenan. Und weil die erschöpft waren, haben die sich gleich hingelegt. Mhm. Und wir sind dann schwimmen gegangen, nachdem wir uns alles angeschaut hatten und hatten das total unterschätzt. Also wir konnten da direkt vom Ferienhaus runtergehen. Mhm. Ans Meer. An den Strand. Mhm. Genau, ans Meer. Und das war zunächst wunderschön. Wir haben sowas noch nie gesehen im Leben so. Mhm. Und dann sind wir da gleich rein, ne? Ja. Also, und was habt ihr unterschätzt? Die Strömung hat sich im Nachhinein rausgestellt. Also wir sind ins Meer reingesprungen, ja. Und 5 Meter, 6 Meter, nachdem wir drin waren, ging es abrupt runter und wir wurden rausgezogen. Waren da andere Menschen auch am Schwimmen? Das war eher weniger. Also da saß mindestens ein Lifeguard, mhm, auf so einem hohen Stuhl. Mhm. Und das war auch alles ziemlich undurchsichtig, weil da auch so Felsen vorne im Meer waren und auch an der Brandung. Mein Stiefbruder und ich, wir sind dann halt reingesprungen. Und wir wurden da relativ schnell rausgezogen. Mein Stiefbruder noch schneller als ich. War dir denn war euch relativ bald klar, dass ihr da in großer Gefahr schwebt? Also mir auf jeden Fall direkt. Also mein Stiefbruder, der wurde auch schnell ziemlich hysterisch so. Und wir konnten uns dann auch irgendwann nicht mehr hören, weil das Meer so laut war. Also wir waren am Ende, ich war 40 Meter schätze ich weg. Mhm. Und mein Stiefbruder zu 70 Meter. Der hat sich dann an so einem Felsen da festgekrallt. Mhm. Und ja, meine Eltern waren währenddessen oben. So, hast du geschrien? Dann, hast du um Hilfe gerufen? Ich habe die ganze Zeit geschrien, mein Stiefbruder noch mehr als ich. Und ich habe dann auch gedacht, was machst du jetzt? Dann bin ich erstmal ruhig geblieben. Dann habe ich halt gemerkt, wie ich immer weiter rausgezogen wurde. Mhm. Und dann habe ich schon ein bisschen versucht, dagegen anzukämpfen, habe auch die ganze Zeit gewunken und geschrien. Aber der Typ wollte oder konnte das einfach nicht wahrhaben, mhm, oder wahrnehmen da. Und die Eltern schliefen. Genau, die Eltern schliefen da oben, also mein Vater mit dessen Frau. Und dann ist mein Vater auf einmal instinktiv schon im Schlaf aufgesprungen und meinte, ich muss nach den Jungs gucken. Das klingt ja wie eine Fügung. Wie ein Geistesblitz. Ja, ja, also, es hätte irgendeine übernatürliche Erregung gehabt. Genau, und dann beging noch die Diskussion, hat sich da im Nachhinein rausgestellt. Also die Frau meinte dann halt mit meinem Vater zusammen, das meinte, nein, bleib doch liegen, wir sind doch gerade erst angekommen, entspann dich mal, wir haben Urlaub, sind auch relativ berufsbedingt ziemlich viel unterwegs und wollten die Zeit dann halt auch mal nutzen. Und er meinte, nein, ich muss los, ich muss mal nach denen gucken. Dann hat er sich zunächst im Haus umgesehen, da waren wir nicht. Mhm. Ist er erstmal raus da vor die Tür gegangen, alles laut, hat er die Tür wieder zugemacht. Und hat sich dann halt umgesehen. Und die einzige Möglichkeit war halt noch am Strand. Mhm. Und dann hab ich ihn dann, nachdem wir da bestimmt 25 bis 30 Minuten in dieser lebensgefährlichen Lage waren, habe ich dann halt meinen Vater da gesehen und der stand da halt noch 1 Minute, 2 Minuten, hat er so nach uns gewunken und wir kamen da nicht raus. Aber der hat das gleich kapiert, dass ihr in Lebensgefahr seid? Nicht gleich, nach 1 oder 2 Minuten so. Aber wenn das so lange gedauert hat, wie kommt es, dass das Meer dich oder euch, gut, dein Bruder hatte sich festgehalten am Felsen, aber dich noch weiter rausgesogen hat? Weil ich dann im Nachhinein halt auch noch gekämpft habe und ein bisschen dagegen erhalten konnte. Mhm. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass da Felsen waren, aber die waren halt irre scharf. Ich habe mir da halt auch, also mein Stiefbruder, den hat so schlimmer getroffen, der hat alles aufgeschnitten gehabt wegen den Muscheln und den... Mhm. Also im Gestein da. Ihr wart in Todesangst. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist der Vater also dann ins Wasser gesprungen? Oder was hat er genau gemacht? Genau, der hat erstmal mich rausgeholt und der konnte meinen Stiefbruder gar nicht sehen, weil er schon hinter dem Felsen war. Aber der hätte doch den Bademeister da alarmieren können. Die Aufsicht. Ja, aber wenn man die Sprache da nicht spricht, die sprechen da Singalesisch. Also. Ja, okay. Gut, dein Vater ist raus, hat dich geholt. Und dann? Ja. Genau, dann lag er auch erstmal mit mir erschöpft am Strand, meinte nur noch hysterisch, wo ist Felix? Und dann meinte ich da hinten draußen am Felsen. Da meinte er, scheiße. Mhm. So, und dann ist er da wieder reingesprungen, er war schon total erschöpft. Und dann, diese Aktion hat der Beobachtungsposten immer noch nicht mitbekommen? Nein, weil das so klein, also da war ein Ayurveda-Hotel, daneben war das Ferienhaus und daneben war nur so einheimisch bis gar nichts. Also ich glaube gar nichts sogar. Oder hat er gepennt? Das muss man doch sehen, wenn man da erhöht sitzt und da ist plötzlich so eine Aufregung und da ruft jemand und liegen Leute erschöpft am Strand. Die juckt das da nicht. Also ich glaube, also ohne dem was bösartig unterstellen zu wollen, aber den hat das echt nicht gejuckt. Das heißt ja unsere Sendung Hoffen. Genau. Warum? Ich habe, mein Stiefbruder hat, glaube ich, die Hoffnung auch schon verloren gehabt, weil der hatte sich danach erstmal zwei Tage nicht mehr gerührt. Mhm. Der hat nur geschlafen. Und ja, wir waren da auch alle ziemlich geschockt und das hat auch dann erstmal 3-4 Tage da den Urlaub echt das glaube ich beeinflusst. Hattest du überhaupt noch Lust hinterher oder die Traute, den Mut ins Meer zu gehen? Mir wurde das, diese Situation, alles erst im Nachhinein bewusst. Mhm. Weil meine Mutter auch noch meinte, pass da auf, da fließen zwei Ozeane zusammen. Aber das, ich war halt jung, ich bin dann mhm. einfach so also, boom, reingesprungen. Wann ist es dir bewusst geworden? Das hat bestimmt noch 2-3 Monate gedauert. Ach so. Das heißt, während des Urlaubs bist du dann schon doch wieder schwimmen gegangen? Also ich habe gemerkt, also im Meer nicht mehr. Im Meer nicht mehr, aber dann im Pool. Ich habe von meinen Eltern auch schon gemerkt, so, dass da irgendwas nicht gestimmt hat, dass ich die da schon echt in Aufregung gebracht habe. Mhm. Also mein Vater, den hat das auch alles ganz schön erwischt. Mhm. Ja, klar, und das glaube ich auch. Das hätte ja in einer Katastrophe enden können, dass die zwei Söhne gestorben wären. Hätte er sich da nicht hochgerafft, also im Bett, wäre er da nicht aufgestanden, dann wären wir nicht mehr da. Das ist schon verrückt. Er hat sich hingelegt und er ahnte ja nun, konnte eigentlich ja gar nichts Schlimmes ahnen. Ja, stell dir mal vor, du hast einen 12-Stunden-Flug hinter dir, in so einer Schrott, er allein im hinteren Teil so, sitzt da so, dann kommst du an, musst erstmal noch mit den Kids 2,5 Stunden zu dem Ferienhaus fahren und dann sagt dir noch deine Frau, nein, bleib hier. Mhm. Nein, ich muss aufstehen. So. Und also das war echt, also dafür. Das ist schon eine krasse Geschichte, Paul. Ja. Dank, großen Dank an deinen Papa. Auf jeden Fall. Und ich kann gut verstehen, ich kann gut verstehen, dass das ist ein Erlebnis, was du dein ganzes Leben in Erinnerung behalten wirst. Das war. Ja, vor allen Dingen auch jetzt zu der Badesaison. Mhm. Man sollte einfach nicht, also wenn ihr am Rhein, an der Elbe schwimmen geht, so, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber was spricht dagegen, wenn man es unbedingt machen muss, 1-2 Meter oder vielleicht 5 Meter reinzugehen und dann horizontal oder waagerecht am Strand entlang zu schwimmen? So. Was meinst du? Das ist doch schlauer, als so dumm reinzugehen wie ich. Was meinst du, wie viele Unglücke hier in Köln am Rhein in den letzten Jahren passiert sind? Weil die Menschen zu leichtsinnig sind. Der Rhein ist ein sehr gefährlicher Fluss, das sieht man ihm gar nicht so an. Und schon sehr gute Schwimmer sind hier im Rhein ertrunken, obwohl, wie gesagt, sie gut schwimmen konnten. Ja, ich komme ja auch aus seiner, also ich bin jetzt in Hamburg, aber ich komme auch aus seiner Gegend da, aus dem Kreis Oberkassel da. Mhm. Und ich kenne den Rhein auch und da gibt's ja solche Buhnen, da kann man eigentlich relativ gut schwimmen, aber ich möchte die Situation auch nicht runterspielen. Ja. Das ist ein gefährlicher Fluss und ja. Lieber Paul, danke für deinen Anruf und danke für deine Geschichte. Ja. Gut, ich grüße noch die am Rhein spazierenden, die postet ganz fleißig auf deiner Seite. Okay. Und du grüßt herzlich. So und du grüßt herzlich deinen Papa von mir. Mach ich, alles klar. Okay. Tschüss, gut. Paul. Ciao. Tschüss, schönen Abend. Ja. Dankeschön, dir auch. Und euch allen auch. Danke. Und hier ist Stefan. Stefan ist auch 19. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Stefan. Du rufst auch zum Thema Hoffnung an und Hoffen. Genau. Und zwar ist es bei mir die Thema Hoffnung und Hoffnungslosigkeit zugleich. Ja. Und zwar habe ich Hoffnung, dass ich mich nichts antue und mich nicht umbringen werde, weil ich gläubig bin und wenn ich sowas tun würde und deswegen in die Hölle kommen werde, auch wenn es sich blöd anhört. Und Hoffnung habe ich, also Hoffnungslosigkeit habe ich, weil ich, glaube ich, einfach nicht in diesem Leben glücklich sein werde. Warum jemals. Warum glaubst du das, Stefan? Du bist 19 Jahre alt. Ja, ich weiß, aber ich habe halt Borderline und naja, es wird auch eigentlich nicht wirklich besser. Also ich bin in Therapie, habe gelernt, mit der Selbstverletzung klarzukommen. Wo und wie verletzt du dich am Körper? Also bis jetzt habe ich das nur am Arm gemacht und das mit der Selbstverletzung ist eigentlich ganz komisch. Also es ist, ich verletze mich nicht, um mich ihm umbringen zu wollen oder mich, keine Ahnung, irgendwie verbluten lassen zu wollen, sondern du verletzt dich wegen des Schmerzes, den du dabei empfindest. Nee, das ist also Borderline ist ja eine Krankheit in der Gefühlsebene und in der Beziehungsebene. Also ich habe sehr, sehr viele Stimmungsschwankungen und dabei gibt es auch noch so ein Gefühl, dass du mehrere Gefühle auf einmal hast und bei mir fühlt sich das dann an, als würde ich nichts fühlen. Mhm. Besser gesagt. Mit einer Rasierklinge in den Arm? Oder wie machst du es? Also ich habe das nur früher gemacht und ja, ich habe mich mit einer Rasierklinge in den Arm geritzt, um was zu spüren. Wie sehen, wenn ich deine Arme jetzt sehen könnte, wie sehen deine, ich vermute, du machst es an den Unterarmen oder wo machst du es? Also oben und unten. Oben ist und was, wie ja. sehen die Arme aus? Sehr vernarbt? Also ich habe es nur auf der linken Arm und ja, der linke Arm ist schon ziemlich vernarbt. Stefan, wie lange leidest du denn unter dieser seelischen Erkrankung? Schon? Ja, eigentlich hat es wirklich erst in der Pubertät angefangen, aber leiden tue ich eigentlich schon seit der Kindheit. Ja. Also. Und du bist in einer Behandlung, einer therapeutischen Behandlung. Ja. Und was glaubst du, was bewirkt diese Behandlung bei dir? Diese Behandlung bewirkt eigentlich bei mir eigentlich nur im Leben klarzukommen, also im Alltag klarzukommen, aber. Dass du funktionierst. Genau. Und aber natürlich, ich glaube, also dieses mit dem Glücklichsein wird wirklich, glaube ich, nicht besser. Also ich glaube nicht, dass ich eben glücklich werde trotzdem. Was wäre denn, lass uns mal zusammen ein bisschen spinnen, was wäre denn Glücklichsein für dich? So im Traum, wann wärst du glücklich? Ich weiß es nicht. Einerseits würde ich eine Familie haben wollen und Kinder und ich habe diesen Traum von einer Familie, aber diesen Traum will ich nicht erfüllen, weil ich keine Familie gründen will, weil ich zu sehr Angst habe, dass ich eventuell meine Kinder genauso verderben könnte oder sie auch eine psychische Erkrankung vererbt kriegen. Ja, das ist bei Borderline ja nicht gegeben. Da gibt's ja keine Vererbung und du würdest die Kinder ja auch nicht verderben. Hast du dich schon mal verliebt in einen Menschen? Ja, schon. Bist du im Moment auch verliebt? Ja, eigentlich schon, ja. Aber läuft da was? Nee, leider nicht. Ist das eine Frau? Ja. Stehst du auf Frauen? Ja. Definitiv? Schon. Definitiv, ja. Und du bist ein sehr gläubiger Mensch, hast du gerade am Anfang gesagt. Ja, aber nicht, weil ich unbedingt selber angefangen habe zu glauben, weil es mir eigentlich eher eingetrichtert worden ist in der Kindheit. Ach so. Aber dann ist es ja kein guter und kein richtiger Glauben. Da ist es ja eher eine Belastung. Ja, aber ich kann es auch irgendwie nicht abschalten. Was macht denn deinen Glauben noch aus? Wie praktizierst du ihn oder wie lebst du ihn? Ich praktiziere ihn eigentlich nicht, aber der Glaube hilft mir halt in einer Hinsicht, dass ich mir halt nichts Schlimmeres antue. Und deswegen lasse ich es dabei einfach. Also kann man sagen, dass der Glaube schon einen gewissen Halt dir gibt. Genau. Und deswegen will ich es auch eigentlich dabei lassen mit dem Glauben. Hast du, so wie du mir das gerade erklärt hast, dass du gerne eine Familie hättest und Kinder, aber Angst hast davor, das irgendwie der Familie anzutun oder den Kindern, hast du das so deinem Psychologen? Also nicht in dem Sinne, dass ich sie, keine Ahnung, verletze, sondern nein, ich hab einfach verderbe. Ja. Finde ich ein schlimmes Wort, weil du würdest sie nicht verderben. Aber ich weiß, wie du das meinst. Hast du das so deinem Psychologen oder Psychiater auch schon mal gesagt? Ja, schon öfter. Was antwortet der darauf? Ja, er sagt, es einfach versuchen und du darfst dich jetzt nicht von dem Gedanken einfach deswegen einfach alles also ins Negative. Also ich bin halt sehr pessimistisch veranlagt und finde ich eine kluge Antwort von dem Mann. Man muss es erstmal versuchen, man muss Schrittchen für Schrittchen gehen. Und du musst ja jetzt nicht drüber nachdenken, wie viele Kinder du mal hast und was mit denen wird. Der nächste Schritt wäre ja, dass du diese Liebe, du bist jetzt verliebt in eine Frau, eine junge Frau, dass du diese Liebe versuchst zu leben und zu praktizieren. Wie weit seid ihr denn schon miteinander? Ja, nicht sehr weit, weil ich einfach ungern sie eigentlich in meine Situation mit reinziehen will. Ich finde, du solltest einen Schritt weitermachen, Stefan. Jetzt kann ich aber leider nicht so ganz schnell noch irgendwas zu dir sagen. Das wäre nicht in Ordnung. Ich aber wir rufen dich jetzt nochmal an, dann ist das nicht so abrupt alles. Dafür bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen, mein Psychologe, ruft dich gleich nochmal an, okay? Okay, danke schön. Lieber Stefan, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, ich dir auch, tschüss. Ciao, ciao. In der Technik heute Nacht, Benjamin Fließ, morgen sind wir auch wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, mit einer freien Themennacht, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Gute Nacht, tschüss.